SWR 2 Dschungel. Hallo, ich bin Franziska Roller und ich wünsche dir einen schönen Nachmittag. Kannst du dir vorstellen, wie das wäre, wenn deine beste Freundin oder dein bester Freund verschwinden würde? Ganz plötzlich, von einem Moment auf den anderen? Genau das ist Ben passiert mit seinem Freund Ring. Die beiden hatten sich erst vor kurzer Zeit angefreundet und Ben will nicht glauben, was er mit eigenen Augen gesehen hatte. Dass sein Freund im Fluss untergetaucht und nicht wieder hochgekommen war. Und je länger Ben über Ring und sein Verschwinden nachdenkt, umso verwirrender erscheint ihm die ganze Geschichte. In der folgenden Zeit der Ungewissheit denkt Ben immer wieder über die gemeinsamen Erlebnisse nach und setzt seine Erinnerungen wie Teile eines Puzzles zusammen. Flugversuche von Lillian H. Heute Morgen hat es angefangen, draußen, beim Laufen. Ich schwöre, ich konnte Ring neben mir herstapfen hören. So sind wir immer gelaufen, Seite an Seite, in ständigem Kontakt, uns gegenseitig anrempelt. Schlimmer ist es heute Nacht, in der Dunkelheit, als ich ihn in meiner Nähe spüre, wie er neben mir hertrottet, wo immer ich auch hingehe. Ich höre das Geräusch seiner Turnschuhe, die auf den Bürgersteig klatschen. Und ich kann ihn kichern hören, schnauben wie ein Hund, der einen Erstickungsanfall kriegt. Aber als ich mich umdrehe, ist niemand da. Wir hatten ein Picknick am Fluss veranstaltet. Natürlich waren alle dabei. Ring und ich, seine Eltern Purcell und Josie, meine Mutter Kate und Matty, meine Großmutter. Es sollte ein richtig toller Tag werden. Hin und wieder musste einer von uns Matty vom Wasser wegscheuchen. Meine Großmutter war nämlich furchtlos. Hey Ring, erzähl die Geschichte von deinem verrückten Freund Fox, der immer in den Park ging, wenn er Hunger kriegte und die Leute um die Reste ihrer Picknicks anbettelte. Ach, ja. Also, Fox war ausgesprochen wählerisch. Ein kleiner Rundgang durch den Park und er wusste, wo es das beste Essen gab. Ach, Eis mochte er besonders gern. Er wurde bald so fett, dass er kaum noch laufen konnte. Echt übel, wenn man ein Schwein ist. Hey, jeder tut halt, was er tun muss. Eis schmilzt. Man kann es nicht mitnehmen. Dein Fuschelkuchen ist unschlagbar. Dankeschön. Unschlagbar. Hat denn nie jemand Fox davon abgehalten? Ist er nie verhaftet worden? Fox hat gesagt, man müsste es nur geschickt anstellen. Sich Ärger vom Hals halten. Keine leichte Sache, hat er gesagt. Jetzt hast du dir das Hemd voll gekleckert. Das Hemd voll. Mist. Kleckert. Ich geh mal runter zum Fluss und wasch das schnell aus. Ring krempelte die Hosenbeine hoch und spritzte sich Wasser auf die Brust. Niemand von uns achtete besonders darauf. Wir schauten einfach zu, wie er tiefer in den Fluss hineinwartete. Ring, warte! Ring! Du solltest lieber nicht ins Wasser gehen, du hast gerade erst gegessen. Ring, komm zurück! Ring, komm zurück! Ring! Ring! Ring, komm raus da! Aber Ring wartete einfach weiter. Ring! Er lachte, die Augen zusammengekniffen. Dann ging er plötzlich tiefer hinein, bis er unter einer großen Welle im Wasser versank. Eine Sekunde bevor er unterging, warf er einen Blick zu uns zurück. Wir starrten alle auf den Fluss. Wir saßen bestimmt eine Minute lang wie betäubt da. Dann wurde es uns mit einem Schlag klar. Er taucht nicht wieder auf. Er war nirgends zu sehen. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, warum er nicht wieder hochgekommen ist. Ich bilde mir ein, dass sein Gesicht im Wasser auftaucht, mich verfolgt. Und ich glaube, ich drehe durch. Wenn das verrückt klingt, kann ich auch nichts machen. Ich versuche ja nur, alles klar zu bekommen, was mir über Ring im Kopf herumspukt. Als ich Ring zum allerersten Mal sah, traute ich meinen Augen kaum. Als wäre er aus dem Nichts mitten in unsere Stadt in einen Friedhofsteich neben ein Schwanenpaar geplumpst. Ich sah diesen Jungen bis an die Taille voller Matsch, mit nacktem Oberkörper, zitternd wie ein nasser Hund. Er war so groß, dass ich es kaum glauben konnte und nicht dicker als Mattys kleiner Finger. Eine komplette Katastrophe. Wenn dich einer von den Schwänen erwischt, dann gute Nacht. Hey Mann, hör auf zu lachen. Hat dich jemand da reingeschmissen? Ich krieg mein Boot mit der Fernbedienung nicht aus den verdammten Seerosenblättern raus. Jetzt scheu ich endlich die blöden Schwäne weg. Los, worauf wartest du noch? Hey, hey, los, weg da. Hey, weg mit euch. Super, geschafft. Ich gehe dann mal wieder. Hey, willst du auch mal mit dem Boot fahren? Klar. Hier ist die Fernbedienung. Wie heißt du? Ring Maxwell. Von Anfang an konnte mich Ring dazu bringen, bescheuerte Sachen zu machen, die ich eigentlich gar nicht tun wollte. Wie zum Beispiel mit meinen Schulschuhen in diesen schlammigen Teich hineinzustapfen. Manche sagten, er wäre von irgendwo zugezogen, von irgendeinem Ort tausende von Kilometern weit entfernt. Ich dagegen tippte darauf, dass er vielleicht von einem anderen Planeten gefallen war. Den Rest des Sommers begegnete ich ihm nicht mehr. In der Schule dann wollte er anfangs nicht mit mir reden. Ich glaube, er schämte sich wegen der Schwanenattacke. Hey, du! Hey, hallo! Und, in letzter Zeit noch mal Stress mit großen Vögeln gehabt? Quack, quack! Ja, und dann kam es mir vor, als würde ich ihm ständig begegnen. Jedes Mal, wenn ich mich umdrehte, stand er schon da. Und ungefragt fing er an, nach der Schule gemeinsam mit mir nach Hause zu gehen. Eine ganze Zeit lang habe ich ihn nicht zu uns reingebeten. Ich hatte so meine Gründe, und zwar jede Menge. Ich rief, tschüss, rannte rein und knallte die Tür hinter mir zu. Aber er starrte noch eine Weile unser Haus an, bevor er sich auf den Weg machte. Das gab mir so ein mieses Gefühl, als hätte ich einen Hund draußen im Regen stehen lassen. Blöd, dass ich so lange gewartet hatte, denn nichts schien ihn zu stören. Matty begrüßte uns an der Tür, und meine Großmutter, klein wie ein 10-jähriges Kind, die wilden Haare auf dem Kopf hoch aufgetürmt, ist schon jemand, bei dem man vielleicht zweimal hinschaut. Oh, ist der nicht ein bisschen klein geraten, Lukas? Ich heiße Ben. Wie oft soll ich dir das noch sagen? Ben, die Kurzform von Benjamin Franklin, dem klügsten Mann, der je geboren wurde. Ach, weißt du, an manchen Lukas, Tagen kam es vor, dass Mattys Gedächtnis nicht richtig funktionierte. Und hin und wieder benahm sie sich, als hätte sie nicht mehr alle Tassen im Schrank. Der Arzt sagte, sie verhalte sich wie jemand nach drei Martini. Hohes Alter mit Komplikationen. Aber Ring stand da, lächelte, als fände er alles toll, was er sah. Einschließlich Matty. Ich krieg bald $1 Million mit der Post. In dem Brief stand, ich hätte gewonnen. Man wird sie bestimmt auch noch anrufen. Nein, sie kommt mit der Post. Das Geld kommt immer mit der Post. Ich glaube eher, dass ein Bote es bringen wird. Wissen Sie, $1 Million ist eine Menge Geld. Mit der Post. Ist eine Menge Geld. Man kann reisen, wohin man will. Mit dem Flugzeug, mit der Eisenbahn oder mit dem Schiff. Und später können Sie Ben ein Auto kaufen. Nein. Nein? Ich glaube, erst verreise ich. Gute Idee. Ich komme mit. Ich gab Ring ein Zeichen, dass er mit mir ins Wohnzimmer kommen soll. Und da passierte was Komisches. Als Ring nämlich nicht hinter mir herkam, guckte ich, wo er blieb, und sah, dass er immer noch in eine Riesendiskussion mit Matty verwickelt war. Ich fing an zu lachen, ich konnte mich einfach nicht mehr halten. Ring schaute mich an, irgendwie angewidert, und redete weiter mit Matty. Später half er mir, Kartoffeln zu schälen und Hamburger zu braten. Hey Ring, du bist ja richtig gut im Hamburgerbraten. Deine Eltern haben wohl ein McDonald's. Warum hast du das gesagt? Es geht dich überhaupt nichts an, was meine Eltern machen. Hey, ich hab doch nur Spaß gemacht. Na klar, sehr witzig. Kate kam rein, voll bepackt mit Lebensmitteln. Ich war daran gewöhnt, dass meine Mutter nicht größer ist als ein gestreiftes Eichhörnchen und schlabberige Hosen und Rollkragenpullover trägt. Aber ich bemerkte, wie Ring sie neugierig ansah. Hallo, Ben. Cooldown? Riecht gut. Wo ist Matty? Sie ist wohl nebenan. Sieht wahrscheinlich fern. Kate drehte sich um und sah Ring. Nichts kann sie in Erstaunen versetzen. Sie griff nach einer Zigarette und blitzschnell hatte Ring ihr auch schon Feuer gegeben. Das haute mich fast um. Denn wenn ich das getan hätte, hätte sie es gar nicht bemerkt. Danke, du bist ja ein richtiger Gentleman. Ich versuch's. Entspann dich, Ben. Wer ist dein Freund? Ring, ein Schulkamerad. Ich bin Kate Gallagher. Ring blieb zum Abendessen. Niemand lud ihn ausdrücklich ein, aber es war klasse, wie er mit solchen Dingen umging, ohne großen Wind darum zu machen. Er fügte sich in gewisser Weise nahtlos ein, sodass man vergaß, dass er da war. Einer von uns. Das war eines seiner besonderen Talente. Und ich glaube, deswegen redete Kate mit ihm, als würde sie ihn schon ihr ganzes Leben kennen. Du hast dich angerufen und gesagt, du würdest mir ein Klavier mitbringen, oder, Lukas? Nein, und ich bin nicht Lukas. Steck das Fleisch wieder in den Mund. Du hast schon ein Klavier. Sie war eine sehr gute Mutter, als ich noch ein kleines Mädchen war. Immer diese verdammten Briefe, die Mattie kriegt, wo drin steht, sie hätte eine Reise nach Hawaii oder gar ein Lincoln mit eingebautem Klavier gewonnen. Ein Lincoln? Das bringt sie ganz durcheinander. Mit Klavier? Hawaii. Seid jetzt alle mal still. Du auch, Mattie. Ich überlege die ganze Zeit, was ich zuerst spielen soll, wenn ich das Klavier bekomme. Eines Tages bringst du mich noch ins Grab. Aha, sie kann also Klavier spielen. Und jetzt möchte sie uns auf diesem Klavier hier gerne ein Lied vorspielen. Was willst du als erstes spielen, Mattie? Mein Schatz ist eine rote Rose. Das ist kein Lied, Mattie. Mein Schatz ist eine rote Rose, im heute Mai erblüht. Mein Lieb ist eine Melodie, von der die Seele glüht. Ich glaube, das ist ein Gedicht. Das ist doch kein Lied, oder? Nur so aus Spaß fing ich auch an zu summen. Und dann war es plötzlich, als hätte sich etwas in mir gelöst. Und ich versuchte lauter zu singen als alle anderen. Ich habe gesungen. Echt eigenartig. An diesem Abend entstand in mir dieses warme Gefühl für ihn, als würde ich Ring schon mein ganzes Leben lang kennen. Plötzlich schaute Ring auf die Uhr. Er flitzte los wie ein geölter Blitz. Kurz darauf hörte ich ein Geräusch, das sich wie der Ruf einer kanadischen Wildgans anhörte. Aber es war Ring. So war es immer mit ihm. Gerade war Ring noch da und im nächsten Moment war er weg. Am zweiten Tag nach dem Picknick, bei dem Ring verschwunden war, lief ich hinaus zu dem älteren Backsteinschulhaus, in dem Ring wohnte, kehrte dann aber wieder um. Ich musste an das erste Mal denken, als ich herausgekommen war. Wenn man Rings Zimmer betrat, war es, als käme man in ein Vogelhaus. Die Wände waren bedeckt mit Bildern von Vögeln. Auf einem Regal lag ein älteres, schon fast auseinanderfallendes Vogelnest und dort standen auch alle möglichen Bücher über Vögel. Ich ging ans Fenster und da war ein Ozean, der sich bis zum Horizont erstreckte. So sah es jedenfalls aus und es gab auch einen Leuchtturm aus Stein mit einem Lichtstrahl, der über das Meer wanderte und kreisende Möwen. Das ist Purcells Werk. Er ist Künstler. Mein Zimmer war der Turnsaal der Schule. Und weil wir Fenster brauchten, hat er uns ein paar gemalt. Such dir aus, was du gern aus deinem Fenster sehen möchtest, hat Purcell gesagt. Was hältst du davon? Er kann wirklich gut malen. Findest du nicht auch? Ja, klasse. Ein kleiner Vogel hockte auf Rings Bett. Mit leuchtend blauem Gefieder und leicht gespreizten Flügeln. Als würde er gleich losfliegen. Er sah so echt aus, dass ich ihn berührte. Dabei klingelte eine kleine Glocke, die um seinen Hals hing. Fass ihn nicht an. Ich habe ihn schon sehr lange. Ich möchte nicht, dass ihn irgendjemand anfasst. Er ist schon alt. Plötzlich wurde mir unheimlich. Als ob hier nichts echt wäre. Alles könnte einfach davonschweben, wie ein unwirklicher Traum in einem Film. Wenn ich versuche, mich an Ring zu erinnern, ist alles verschwommen, verworren. Als wäre ich schon so alt, wie Mattie damals war. Da gab es diesen Freund von ihm, einen Jungen namens Fox. Wenn Ring von Fox erzählte, bekam er einen irgendwie träumerischen, verschwommenen Blick, als wären seine Augen voller Rauch. Eines Nachmittags, als wir zusammen nach Hause gingen und uns einen Schokoriegel teilten, blieb Ring plötzlich mitten auf der Straße stehen. Wie würdest du es finden, wenn du einen ganzen Haufen von diesen Schokoriegeln essen könntest? Die ganze Nacht lang durchessen. bis du kotzen musst. Na klar, toll. Ich mein's ernst. Was willst du damit sagen? Naja, eines Nachts wurde Fox in einem Kiosk eingeschlossen. Wie ist das denn passiert? Er hat sich absichtlich einschließen lassen. Warum? Er hatte Hunger. Haben die ihn denn nicht rausgeschmissen? Die haben gar nicht gewusst, dass er drin war. Er hat sich im Lager hinter der Tiefkühltruhe versteckt. Und sobald sie abgeschlossen hatten, hat er angefangen zu essen. Die ganze Nacht lang nur Süßigkeiten, Eis und Erdnüsse. Was für ein Leben. Auf nüchternen Magen. Ist doch egal, oder? Haben sie ihn erwischt? Ja, am nächsten Morgen lag er vor einem Süßigkeitenregal. Sie dachten, er wäre tot. Tot? Sie brachten ihn sofort ins Krankenhaus. Und da hat man ihm den Magen ausgepumpt. 10 Stunden lang. Oh Mann. Die haben ihn gründlich ausgepumpt. Fox hat gesagt, ihm fehlen seitdem die Leber und eine Niere. Du lügst. Ich versuchte gar nicht, erst String einzuholen. Ich ließ ihn weiterlaufen und ging nach Hause. Nachdem Ring 3 Tage verschwunden war, kam es mir vor, als wären es Jahre. Als Kate abends von der Arbeit nach Hause kam, schüttelte sie als erstes den Kopf, was bedeutete, nichts Neues von Ring. Ob Ring mir nur Lügenmärchen aufgetischt hat, diese ganzen Sachen über Fox? Ich würde sagen, er hat eine blühende Fantasie. Meinst du, er glaubt, ich wäre blöd? Er glaubt, dass du sein Freund bist. Jemand, mit dem man Spaß haben kann. Manchmal kommt es mir vor, als würden sich seine Gedanken im Kreis drehen und sich dabei einfach auf alles draufstürzen. Aber das macht doch nichts. Vielleicht wird er mal Comicautor. Meinst du, er ist einfach nur ein Träumer? Ein Tagträumer? So wie du? Du meinst also, ich bin eine Träumerin? Ja. Da könntest du recht haben. Aber was ist da schon der Unterschied zwischen einem Traum und der Wirklichkeit? Hauptsache, du bist glücklich dabei. Also ist es egal. Ich wollte plötzlich nicht mehr darüber nachdenken. Matty ging raus auf die Veranda und schaute in den Briefkasten. Als sie ohne Brief zurückkam, war sie schlechter Laune. An manchem Morgen wartete Ring auf mich. Ich fragte mich ab und zu, ob er die ganze Nacht lang auf der Veranda gesessen hatte. Ben! Ben! Ben! Wer ist das da draußen? Schon jemand auf? Zum Joggen gehen? Seid still! Es ist ja noch dunkel, du wächst die Nachbarn auf! Hey, Ring! Ring! Na, endlich! Wir waren schon ein paar Wochen lang zusammen so gelaufen, als er eines Morgens, ohne jede Vorwarnung, anfing zu schreien. Warum schreist du so? Damit jemand weiß, dass ich lebe. Ich weiß es. Nein, du nicht. Matty, Kate, Josie, Percy. Nein, die alle nicht. Niemand, den du kennst. Fox hat mal eine Zeit lang in einem Park gehaust. Morgens ist er immer als erstes gerannt. Und ihm hat es auch geholfen zu schreien. Es tut gut. Es hilft mir, mich zu entspannen. Also schrien Ring und ich jeden Morgen so laut wir konnten, sobald wir die Stadt weit genug hinter uns gelassen hatten. Ich fing an, es zu genießen. Ich fühlte mich richtig ausgeglichen. Doch eines Morgens raste ein Polizeiauto an uns vorbei. Die Typen winkten uns zu und fuhren weiter. Es war nur einer ihrer dummen Witze gewesen. Aber Ring erschreckte sich fast zu Tode. Also beschränkten wir uns wieder darauf, stumm um den Sportplatz zu laufen. Am Tag vor Weihnachten hatte Rings Mutter angerufen und uns zum Weihnachtsessen eingeladen, aber Kate antwortete, wir könnten leider nicht kommen. Sie konnte Matty nirgendwo mit hinnehmen, weil sie ihr Essen andauernd wieder ausspuckte. Nachmittags kam Ring zu uns. Und ich habe geglaubt, wenigstens du würdest kommen. Ich komme am Weihnachtsnachmittag bei dir vorbei, versprochen. Naja. Hey, ja. Kannst du dir vorstellen, wie Kate und Matty Weihnachtslieder singen und um unseren mageren Weihnachtsbaum herumtanzen? Ich mag weder Weihnachtsmusik noch Weihnachtswitze. Als wenn an Weihnachten alle so wahnsinnig glücklich wären. Möglicherweise sind sie es in Wirklichkeit gar nicht. Ich schaute ihn an, aber er redete nicht weiter. Es kam mir vor, als kaue Ring auf irgendetwas herum, einem wirklich großen Geheimnis. Ich kriegte so komische kleine Hinweise mit, die wie Blasen zwischen uns hochstiegen. Am Weihnachtsmorgen klingelte schon ganz früh das Telefon. Du brauchst nicht drüber zu kommen. sauber. Ich bin sauber. Was ist los? Ring hat gesagt, du brauchst nicht rüberzukommen. Ich fahre weg. Na Gott sei Dank haben wir uns nicht darauf eingestellt, zu Ihnen zum Essen zu gehen. Edge, keiner zu Hause. Sie müssen es sich wohl anders überlegt haben. Ich würde Ring am liebsten in den Hintern treten. Also schrei mich nicht auch noch an. Am Weihnachtsnachmittag lief ich zu ihm rüber. Ich musste unbedingt herausfinden, ob er mich angelogen hatte. Aber es war wirklich keiner da. An Silvester kam er vorbei und tat so, als sei er nie weg gewesen. Er war ekelhaft fröhlich. Sein Blick wanderte ziellos im Zimmer umher. Nie schaute er mich richtig an. Wir waren in Chicago, bei meinem Onkel Boyd. Er hat einen Schäferhund, Mischling, so groß wie ein Pferd, und trinkt nichts anderes als Cola. Ich war bei euch zu Hause. Ich hab dir nicht geglaubt, als du gesagt hast, ihr werdet wegfahren. Du hast geglaubt? Ich hätte dich angelogen. Aber ich hab dir doch gesagt, dass wir wegfahren. Damals hatte ich das Gefühl, als wäre mir etwas entgangen, das Ring mir zu sagen versuchte. Eines Abends war es schon spät, als wir uns auf den Heimweg machten, weil wir den ganzen Nachmittag Blödsinn veranstaltet hatten. Ben, ich habe Mattis blauen Mantel und ihren Wollschal gefunden. Aber sie ist nicht im Haus. Oh nein, draußen friert es. Wir entdeckten Matti auf einer Parkbank sitzend. Ohne Mantel, ohne Hut, alle Viere von sich gestreckt, als nähme sie ein Sonnenbad, nur dass es eben dunkel war. Matti! Matti! Wir haben dich gesucht, Matti. Was ist los mit dir? Wer sind Sie? Ich werde Sie verhaften lassen. Matti, ich bin's, Ben. Matti, wir gehen jetzt zusammen nach Hause und schauen, ob die 1 Million Dollar schon gekommen sind. Gib mir deine Hand. Gemeinsam brachten wir Matti nach Hause. Als Ring sich später auf den Heimweg machte, ging ich ein Stück mit ihm. Plötzlich breitete Ring seine Arme aus wie Flugzeugflügel, kippte sie genau in dem Winkel ab und rannte los. Es war genau wie das, was mit Matti passiert ist. Fox hat auch seine Mutter verloren. Aber sie haben sie nie mehr wiedergefunden. Du meine Güte. Ich glaube, ich will nächstes Jahr fliegen lernen. So eine zweimotorige Cessna. Ich find's einfach toll. Ring lief und lief, bis ich ihn beinahe aus den Augen verloren hatte. Aber ich konnte den Blick nicht von ihm abwenden. Wow, ich glaube, ich werde Pilot. Ich kriegte eine Gänsehaut. Ich hatte mich noch nie so gefühlt wie in diesem Augenblick, als ich hinauf in den Himmel schaute und mir vorstellte, dass ich vielleicht auch fliegen kann. Nach einer Woche stand alles in der Zeitung. Eine ganze Spalte über Ring. Die Umstände seines Verschwindens und dass er ertrunken sein könnte. Die Leiche noch nicht geborgen war. Oh. Heute Abend kommt Ring. Ich weiß es ganz genau. Ach Mist! Raus mit der Sprache. Was ist los mit dir, Ben? Sobald ich nach draußen gehe, suche ich Ring. Ich kann nicht damit aufhören. Es ist so, als wüsste ein Teil von mir, dass er weg ist. Aber ein anderer Teil... Das ist einfach schrecklich. Manchmal meine ich, dass ich ihn höre. Ich träume von ihm. Das ist doch ganz normal. Ben, er ist dein Freund. Nichts ist mehr so, wie man glaubt, dass es ist. Verstehst du, was ich meine? Ich mag Ring. Wir fahren bald nach New York und besuchen die Freiheitsstatue. Ring fährt mich hin. Ich renne raus. Das ist genau das Problem. Ich renne vor allem weg. Schalte mein Gehirn ab, damit ich mir keine Sorgen zu machen brauche. Ich lief zum Sumpf und musste daran denken, wie Ring und ich dort die Trompetenkraniche entdeckt hatten. Ich wollte unbedingt, dass Ring, der so verrückt nach Vögeln war, den Sumpf sah. Dachsammer. Klar. Meise. Du hast eine Meise. Fink. Aber ich konnte mich gar nicht mehr beruhigen, weil ich etwas über diesen Sumpf wusste, dass Ring glatt umhauen würde. Jedes Jahr machten nämlich ziehende Trompetenkraniche dort Rast. 2 Jahre lang war ich immer wieder über den Zaun geklettert und in den Sumpf gegangen, aber die Trompetenkraniche entdeckte ich nie. An jenem Tag also gingen wir tiefer und tiefer in den Sumpf hinein. Über uns kreisten Tausende von Vögeln. Ich finde es hier todlangweilig. Ich habe gedacht, dass wir ganz zufällig diese bekloppten Trompetenkraniche sehen und ich dich damit überraschen könnte. Direkt vor uns warteten 2 Trompetenkraniche in einem Tümpel herum. Es waren die größten Vögel, die ich jemals gesehen habe. Groß wie ein Mensch. Irgendwie nacktgesichtig, mit langen, dürren Hälsen und einer roten Beule auf dem Kopf, als hätte man ihnen mit einem Prügel eins übergezogen. Plötzlich senkte der größere Trompetenkranich den Kopf und spreizte die Flügel. Dann knickte er ein bisschen ein und fing lautlos an, sich zu drehen, zu hüpfen und dabei seinen Kopf zu neigen. Einen Moment lang war ich wie gelähmt und Ring ebenfalls. Dann nahm er mich so fest in die Arme, dass ich kaum noch Luft kriegte. Das wollte ich dir gerne mal zeigen. Es ist ein Geheimnis, dass die hierher kommen. Es wäre auch eine Sünde, weißt du, wenn jemand einem Trompetenkranich etwas tun würde. Ich meine, wenn wirklich jemand gemein genug wäre, einen zu erschießen. Ob sie glauben, dass sie hier sicher sind? Ja. Wie würdest du es finden, wenn du dich verstecken müsstest, um in Sicherheit zu sein? Oh je, mir würde das gar nicht gefallen. Mir gefällt es auch nicht. Wie meinst du das? Vergiss es einfach, was ich über das Verstecken gesagt habe. Einer fehlt. Wo willst du das wissen? Sie sind immer alle in Paaren beisammen. Das ist typisch für sie. Ich glaube fast, die Kraniche reden miteinander, als ob die Kleinen weinen würden und die Älteren sie beruhigen. Stimmt. Es hört sich an, als würden sie miteinander reden. Übersetz es mir. Wenn sie über mich reden, will ich es wissen. Es ist nicht witzig. Es ist traurig. Vor ein paar Jahren hat es auf der ganzen Welt nur noch 14 Trompetenkraniche gegeben. Die Leute haben auf sie geschossen. Jeder muss mal sterben. Na und? Hör auf damit. Hast du je darüber nachgedacht, wie es ist, ausgerottet zu werden? Niemand interessiert es, ob du lebst oder stirbst. Ich versuchte mir vorzustellen, wie es wäre, wenn ich nicht mehr leben würde. Wie es wäre, nirgendwo mehr zu sein. Null. Nichts mehr. Manchmal verwirrte mich Ring. Dann wusste ich nicht, ob er über Leute redete, über Vögel oder über etwas, das ich nicht kannte. Das war der gefehlt hat. Mann, bin ich froh, dass er die anderen eingeholt hat. Die komplette Familie hat sich wieder auf den Weg gemacht. Hurra, hurra! In diesem Sommer, als Ring schon so lange verschwunden war, fing ich an zu zittern. Ich habe versucht, mir selbst etwas vorzumachen. Als sei Rings Verschwinden gar nicht Wirklichkeit, sondern nur eine von seinen verrückten Geschichten. Ich suchte die Stelle im Gras, von der aus Ring und ich damals die Kraniche beobachtet hatten. Ich entdeckte einen Haufen Blätter, der wie ein Nest in eine große Kuhle hineingedrückt war. Ich griff hinein und zog ein Stück zerknülltes Papier hervor, das nach Schokolade roch. Ich starrte eine zerknitterte Schokoriegelverpackung an. Ich fing an zu zittern, ließ das Papier fallen und machte, dass ich wegkam. Ich war mir sicher, dass ich ihn lachen hörte. Und dann konnte ich die Tränen nicht mehr zurückhalten und ich vergrub mein Gesicht im Gras. Das ist ein Zeichen, da bin ich mir ganz sicher. Hey, jetzt bring dich gleich zusammen. Lass dich auf, du schaffst es. Das ist reine Selbstbeherrschung, kapiert? Ich schloss die Augen und saß lange Zeit da und lauschte. Aber ich wusste, dass außer mir niemand hier war. Eins ist klar, man kann keinen Schokoriegel essen, wenn man tot ist. Und es gibt keinen Beweis dafür, dass Ring ertrunken ist. Das Papier ist ein Zeichen. Einen Augenblick lang spürte ich, wie ich irgendwie schwach wurde. Ich weiß nicht, was ich erwartet hatte. Vielleicht, dass ich Ring berühren würde. Ich sah Ring, ich sah sein Gesicht. Er schaukelte im Wasser. Er lachte. Und ruderte mit den Armen vorwärts. Warum machst du solche Sachen? Warum kann nicht alles einfach toll und prima sein, wie früher? Als Kate eines Abends von der Arbeit zurückkam, war sie ganz aufgeregt. Ben, schalte mal schnell den Fernseher ein. Okay. Wie wir schon erfahren haben, ist der geheimnisvolle Junge vermutlich auf dem Highway 30 per Anhalter unterwegs gewesen. Ein Autofahrer bot ihm an, ihn mitzunehmen, aber der Junge schüttelte den Kopf. Es ist möglich, dass er taubstumm ist. Bevor die Polizei ihn mitnehmen konnte, war er verschwunden. Jedenfalls kann es nicht Ring sein. Nie im Leben würde er den Mund halten. Ja, er kann einen wirklichen Grund und Boden quatschen. Ich mag Ring. Diese beschrieben den Jungen als groß, Alter schwer zu schätzen, sehr dünn. Er trug eine Kappe. Nein, es kann sich einfach nicht um Ring handeln. Er würde niemals eine Kappe tragen, nur über seine Leiche. Wenig später wurde der geheimnisvolle Junge identifiziert. Man hat den jungen Tramper in einem Bus entdeckt. Der Junge ist vor fast einem Jahr aus einem Kinderheim verschwunden. Sein Name ist Fox. Fox, Fox, Fox! Oh, weine nicht, Ben. Du schrumpfst doch mal zu einem Nichts zusammen. Ich weine nicht, verdammt nochmal. Ich hörte den Namen des Jungen so laut und deutlich, als wäre er in Leuchtschrift quer über den Himmel geschrieben. Immer wieder rhythmisch aufleuchtend. Fox, Fox, Fox. Ich fühlte mich, als hätte mir jemand eine verpasst. Ich sah da keinen Zusammenhang, es ergab keinen Sinn. Als ich am nächsten Tag von der Schule nach Hause kam, versuchte ich alles zu verdrängen. Aber irgendwann konnte ich einfach nicht mehr widerstehen. Ich musste die Nachrichten einschalten. Das, worauf ich wartete, kam ganz zum Schluss. Meine Damen und Herren, Fox, der Junge, der den Mund nicht aufgekriegt hat, wurde zum Sprechen gebracht. In der Tasche des Jungen fand man einen Vogel, einen kleinen blauen Vogel, der aussieht wie Christbaumschmuck. Ihm fehlen ein paar Federn und um seinen Hals... Fassen Sie ihn nicht an! Finger weg! Er ist sehr wertvoll! Ich sprang auf, ging raus und setzte mich auf die Verandastufen. Der Vogel. Ich hatte ihn in seinem Zimmer gesehen. Er hockte auf dem Brett am Kopfende seines Bettes, ein ulkiger, kleiner, blauer Vogel, dem ein paar Federn fehlten und der ein Glöckchen um den Hals trug. Fass ihn nicht an! Ich habe ihn schon sehr lange. Genau das hat er gesagt. Und dann legte er ihn in die Schublade. Der Vogel. Er gehörte Ring, nicht Fox. Die Geschichten. Diese ganzen Geschichten, die Ring über Fox erzählt hatte... Wenn sie tatsächlich passiert waren, dann nicht einem Jungen namens Fox. All diese Dinge waren Ring passiert. Er war gerettet. Man hatte ihn gefunden. Ich spürte, wie es in mir wie Feuer brannte. Vielleicht hatte Ring die ganze Zeit versucht, die Wahrheit zu sagen. Er hat versucht, es mir zu sagen, und ich habe ihn nie verstanden. Ben! Ben! Ich glaube, ich will fliegen lernen. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, warum er weggelaufen war wie ein verängstigtes Tier... und uns alle zu Tode erschreckt hat. Es ist Ring. Sie haben Ring gefunden. Dieser Junge ist in Wirklichkeit Ring. Es war nicht Fox. Purcell hat ihn im Bus entdeckt. Ich weiß. Wie bitte? Du weißt es? Warum hast du mir das nicht gesagt? Ich habe versucht, mir das Ganze zu erklären, aber es passte einfach nicht zusammen. Er hat uns alle zu Tode erschreckt. Und warum hat er behauptet, er würde Fox Ben. Heißen? Ben, ihm ist nichts passiert. Das ist doch das Allerwichtigste. Manchmal passieren ihm Dinge, die wir nicht begreifen. Er ist dein Freund. Vielleicht erzählt er es uns, wenn er wieder da ist. Hat Ring denn irgendwann mal durchblicken lassen, dass Josie und Aber Purcell... Aber da sind sie doch! Er hat es gut bei ihnen. Josie und Purcell sind seine Eltern. Aber nicht seine richtige Familie. Nicht seine leiblichen Eltern. Meinst du, er kommt nie wieder zurück? Bald wissen wir mehr. Josie hat versprochen, mir alles zu erzählen. Sie ist jetzt bei ihm. Später im Bett dachte ich daran, wie es sein würde, wenn Ring wieder nach Hause käme, wo er in Sicherheit war. Lieber Ben, es tut uns leid, was passiert ist. Wir vermissen dich wirklich sehr. Ich weiß noch nicht genau, wann wir wiederkommen. Aber es wird nicht allzu lange dauern. Wir müssen ein paar Dinge klären und einiges in Ordnung bringen. Eines Tages werden wir dir alles in Ruhe erklären. Liebe Grüße von uns allen. Josie. Liebe Josie, ich habe mich über deinen Brief gefreut. Wir vermissen euch auch. Wann kommt ihr nach Hause? Matty lässt euch grüßen und freut sich auf ihre Reise nach New York. Vergesst bitte nicht, das Ring auszurichten. Viele Grüße auch von Kate. Und bis bald, Ben. Hallo, Ben. Ich lebe. Mach dir keine Sorgen. Bleib sauber, Ring. Ich fragte mich, wie es sein würde, Ring wiederzusehen. Ich war mir nicht sicher, wie ich mich ihm gegenüber verhalten sollte, weil ich nicht wusste, was überhaupt los war. Ich schrieb meine Briefe immer an Josie, aber ich meinte damit Ring. Und am Ende von jedem Brief schrieb ich... PS, hi, du alter Penner. Reiß dich zusammen und halt die Ohren steif. Und das sollte heißen... Hey, Ring, komm nach Hause. Dann bekam ich einen Brief von Josie, in dem sie ankündigte, sie würden jetzt bald wiederkommen. Vielleicht hört es sich verrückt an, aber mir wurde richtig schlecht. Die ganze Zeit hatte ich mir nur eins gewünscht, dass Ring zurückkommt. Und jetzt wusste ich nicht, wie ich reagieren sollte. Fast hatte ich Angst. Es passierte in der zweiten Augustwoche. Ring war seit der letzten Juniwoche weg. Da ist jemand an der Tür. Matti, könntest du bitte aufmachen? Ring! Wir starrten uns an, bis es schon fast komisch war. Als hätten wir uns vorher noch nie gesehen. Ich wich vor ihm zurück und fühlte, wie meine Nerven mit einem Knall zerrissen. Ich fing an zu zittern und gleichzeitig zu lachen. Ich war froh, als ich erkannte, dass Ring genauso durcheinander war. Ich sah es an seinen Augen. Er kniff sie zusammen und eine Träne lief heraus. Sollen wir eine Runde um den Block laufen? Ich brauche das jetzt. Also machten Ring und ich, oder vielleicht Fox und ich, uns auf den Weg und fingen an Seite zu laufen, wie wir es immer getan hatten. Ich glaube, er hätte gern mit mir geredet, aber er sagte kein Wort. Hey, Ben, sag Ring zu mir. Das ist okay. Ich möchte es gerne. Denk dran. Nenn mich niemals Fox. Entschuldigung für alles. Und obwohl ich den Drang hatte, ihm eine zu knallen, fragte ich mich ganz starr vor Angst, wie das für ihn gewesen sein musste in diesem Kinderheim und ob er vielleicht wieder dorthin zurück musste. Ich rannte voraus, wir kletterten über den Zaun und schlugen den Weg zum Sumpf ein. Ohne ein Wort zu sagen, setzten wir uns auf den kleinen Grashöcker nicht weit von den Büschen entfernt, von wo aus wir die Kraniche beobachtet hatten. Ich habe Mist gebaut. Ehrlich. So hatte ich es nicht geplant. Am Anfang, als ich in den Fluss gegangen bin, war es noch so eine Art Spiel. Ein Spiel? Na super. Ich weiß, es war verrückt. Völlig ausgeschlossen, dass ich in diesem Fluss hätte ertrinken können. Außer ich hätte einen Herzinfarkt gekriegt oder mir einen Stein um den Hals gebunden. Wer ist bloß auf die Idee gekommen, ich wäre ertrunken? Wir alle haben gedacht, du wärst ertrunken. Ja. Das habe ich ja später mitgekriegt. Du hast uns zu Tode erschreckt. Ich habe mich untergehen lassen und bin unter Wasser weitergeschwommen. Ich dachte, du würdest an den Sumpf denken und erraten, dass ich hierher kommen würde. Ich habe auf dich gewartet, Ben. Und mir vorgestellt, wie wir sie alle überraschen würden. Du hast nicht lange genug gewartet. Ich bin gekommen. Ich habe dein Nest gefunden. Mein Nest? Und ich habe deine Nachricht erhalten. Das Schokoriegelpapier. Du hast es gefunden? Du bist wirklich gekommen? Mhm. Ich wollte dir die Wahrheit sagen, damit du über alles Bescheid weißt. Ich wollte, dass du zurückkommst. Warum hast du mir das angetan? Ich dachte, du wärst mein Freund. Ich bin die halbe Nacht lang hier geblieben und habe über alle möglichen Dinge nachgedacht, vor denen ich mich fürchte. Ich wollte Josie und Purcell nicht wehtun. Lange Zeit habe ich schlecht geträumt. Ich sah sie im Gefängnis und das alles nur wegen mir. Für mich war es kein Problem, wegzulaufen. Ich habe das schon so oft getan. Aber das ist verrückt und es ist gemein. Warum tust du das? Einfach so aus Spaß? Ein paar Tage lang bin ich mit dem Bus unterwegs gewesen. Für die Fahrkarte habe ich mein letztes Geld ausgegeben. Ich hatte mich im Bus auf meinem Sitz zusammengerollt, als Purcell sich plötzlich über mich beugte. Busfahrer halten sich gegenseitig auf dem Laufenden über das, was so passiert. So kam Purcell mir auf die Spur. Wenn ich Purcell gewesen wäre, hätte ich dich umgebracht. Sie wussten, dass ich schon so oft weggelaufen war. Deshalb war es kein allzu großer Schock für sie. Und? Was würdest du sagen, wenn ich dir erzählen würde, dass ich schon auf der Flucht war, als ich mit Josie und Purcell hier ankam? Ich würde sagen, du lügst. Ich bin aus dem Heim ausgerissen und ihnen gefolgt. Dann war es ja wirklich völlig bescheuert, von dir nochmal wegzulaufen. Stimmt. Vielleicht war es wirklich bescheuert. Aber es ist die Wahrheit. Ich verstehe dich nicht. Okay. Vielleicht kannst du sie auch gar nicht verstehen. Ich habe ein Jahr lang bei ihnen gewohnt. Sie haben selbst keine Kinder. Nur mich. Und als Purcell einen neuen Job kriegte, da dachten sie, wir können einfach unsere Sachen packen und alle zusammen umziehen. Aber es ging nicht. Sie haben versucht, mich zu adoptieren. Josie versprach, sie würden wiederkommen, sobald sie sich durch den ganzen rechtlichen Kram durchgearbeitet hatten. ich höre. Du kennst mich. Ich konnte nicht warten. Ich war ein Heimkind, das sie bei sich aufgenommen hatten. Wir Heimkinder haben nicht viele Rechte. Ich musste ihnen einfach hinterher. Schon mein ganzes verdammtes Leben lang war ich ein Heimkind. Ich war in einer Menge Heime. Der einzige Ort, an dem ich je bleiben wollte, war bei Josie und Purcell. Das habe ich ja gesehen, wie du bei ihnen bleiben wolltest. Als sie losfuhren, schaute ich ihnen aus dem Schlafsaalfenster hinterher. In derselben Nacht bin ich abgehauen. Weißt du, abhauen ist für mich die einfachste Sache der Welt. Kann sein, ich habe es noch nie probiert. Ich habe mich dann aus dem Schlafsaal geschlichen, bin zu Josie und Purcell zurückgelaufen und habe mich in ihrem Wohnwagen versteckt. Sie fanden mich erst am nächsten Abend, als sie auf einen Campingplatz fuhren. Purcell packte mich so fest am Arm, dass ich dachte, er würde ihn mir brechen. Weißt du, dass sie uns schnappen und verhaften können? Uns alle miteinander. Kindesentführung. Du musst wieder zurück. Ich schrie die ganze Zeit, lasst mich mit euch fahren. Ich würde einfach immer wieder weglaufen. Ihr würdet mich nie mehr wiederfinden. Am nächsten Morgen sind wir losgefahren. Sie sagten kein Wort. Und dann? Wir sind nicht umgekehrt. Die nächsten paar Monate verbrachten wir jede Nacht auf einem Campingplatz. Es waren richtige Ferien. So wie ich noch nie welche erlebt hatte. Purcell konnte die Stelle, die er bekommen hatte, nicht antreten. Und nach einer Weile fand er einen Job als Reisebusfahrer. Es war inzwischen schon fast Winter, als wir hierher kamen. Josie sagte, hier möchte ich bleiben. Warum hast du gesagt, dass du Fox heißt, als man dich gefunden hat? Und was war letztes Weihnachten los? Warum bist du weggelaufen? Du hast so eine Riesensache draus gemacht. Es war eine Riesensache. Du warst gar nicht bei diesem Onkel. Und es gibt auch keinen Hund, der so groß ist wie ein Pferd. Nein! Ich geh dann mal. Ich will nicht an Weihnachten denken. Weihnachten ist scheiße. Ring! Eine verrückte Weihnachtskarte kam bei uns an. Adressiert an Fox. Es stand noch eine Nachricht drauf. Bis bald. Aber was war denn so schlimm daran? Es gibt niemanden namens Fox. Du hast tausende Geschichten über ihn erzählt. Ja, stimmt. Aber Fox ist eben irgendwann bei mir aufgetaucht, als ich noch ein kleines Kind war. Irgendwie behielt ich ihn bei mir, als ich älter wurde. Ich konnte mit ihm reden, wenn ich jemanden brauchte. Vielleicht, wenn ich einsam war. Aber wer könnte Fox eine Weihnachtskarte geschickt haben? Wer weiß. Dieser Teil ist nicht so wichtig. Vielleicht hat jemand meine Fox-Geschichten gehört. Aber Josie und Purcell sind einfach völlig ausgeflippt. Es funktionierte nicht. Du kannst dir ja gar nicht vorstellen, welche Lügen Josie erzählen musste, damit ich überhaupt in die Schule gehen konnte. Ich gehörte nicht dorthin. Ich tat ihnen weh. Und dann dachte ich zum ersten Mal daran, dass es sicherer für sie wäre und sie weniger Ärger hätten, wenn ich dahin zurückginge, wo ich herkam. Was hast du denn letztes Weihnachten gemacht? Purcell musste einen Bus abholen. Und er sagte, wir können doch zu dritt hinfahren und so Weihnachten zusammen feiern. Wir haben in einem Hotel übernachtet. Und da hat Purcell einmal zu mir gesagt, du bist mein Sohn. Wir werden es nicht zulassen, dass sich uns irgendjemand wegnimmt. Ben, ich wäre fast zerplatzt, als er mir das sagte. Wow. Hey, komm. Gehen wir nach Hause. Ring schaute mich von ganz nahem an, bis ich ihn wegschubste. Aber er packte mich und umarmte mich so fest, dass ich kaum noch Luft kriegte. Doch es gab ein paar Dinge, über die Ring nicht redete. Und dann eines Nachmittags hörte ich ganz zufällig mit, wie er mit Matty sprach. Weißt du, als ich klein war, dachte ich, es sei ein echter Vogel. Schau, ich weiß wirklich nicht genau, wo ich ihn gefunden habe. Es war in einem Kaufhaus, wo ein Christbaum stand. Ich erinnere mich, dass ich mich darunter versteckt habe. Ich war noch ganz klein. Überall dudelte Weihnachtsmusik, ganz laut. Sie machte mir solche Angst. Ich muss dort unter dem Weihnachtsbaum gesessen und die vielen Lichter betrachtet haben, bis ich eingeschlafen bin. Am nächsten Morgen hat man mich dann gefunden. Man hat mir erzählt, ich hätte Zuckerstangen in den Taschen gehabt. Er ist Christbaumschmuck. Ich glaube, er hat mir in jener Nacht Gesellschaft geleistet, damit ich nicht solche Angst hatte. Ja. Als ich älter wurde, dachte ich, es hätte ihn mir vielleicht jemand geschenkt. Jemand, an den ich mich nicht erinnern konnte. Ich erfand alle möglichen Geschichten, um mir Hoffnung zu machen. Als mich niemand abholen kam, fragte ich mich immer, warum? Lange Zeit war ich davon überzeugt, dass jemand mich suchen müsse. Vielleicht weiß es der Vogel. Vielleicht weiß es der Vogel. Aber es ist zu spät. Und mein Leben lang habe ich nach jemandem gesucht. Ich war noch so klein. Ausgesetzt in der Spielwarenabteilung eines Kaufhauses. Das hat meinen Stolz sehr verletzt. Matti hielt seine Hand. Dann umarmte sie ihn so fest, dass ihre dünnen Arme abstanden wie Hähnchenflügel. Ring musste für einen Moment aufhören zu reden. Jetzt schäme ich mich dafür, dass ich lauschte. Eines Tages hat mir mein Sozialarbeiter meine Akte gezeigt, um mir zu beweisen, dass alles getan worden war, um meine Eltern ausfindig zu machen. Auch ein Zeitungsausschnitt mit dem Foto eines kleinen Jungen war dabei. Im Artikel hieß es, dass das einzige Wort, das ich sagen könne, Fox sei. Niemand hat mich je als vermisst gemeldet. Aber jemand muss doch gewusst haben, dass ich mich selbst Fox nannte. Dann wurde ich in ein Heim gebracht. Langsam bewegte ich mich von der Tür weg. Ich sah, wie Ring Matty den Vogel hinhielt und sie ihn in die Hand nahm und an ihre Wange legte. Ich schenke ihn dir, Matty. Ring verbrachte viel Zeit mit mir, aber er verhielt sich weiterhin so, als wäre nichts sicher, irgendwie übernervös. Aber dann brach plötzlich der Damm und alles strömte raus. Eines Tages kamen Josie und Purcell mit raschen Schritten den Weg zu unserem Haus hinauf und schauten beide Ring an. Sie fassten ihn rechts und links bei der Hand und Purcell sagte, »Es ist soweit. Unser Junge kann jetzt für immer bei uns bleiben.« Und dann fingen alle an, sich gegenseitig zu umarmen. Ich habe versucht, ihnen vom Jugendamt zu erklären, warum ich weggelaufen bin. Beide Male. Es war sehr schwer zu erklären. Sie haben auch mit mir geredet. Mit mir auch. Ja, mit dir mit auch. Mir haben sie auch 1 Million Fragen gestellt. Die haben sogar mit meiner Lehrerin gesprochen. Ich würde ja mal gerne wissen, was sie die gefragt haben. Ich kann es nicht ändern. Aber ich denke immer noch daran, warum sich niemand die Mühe gemacht hatte, mich zu befragen. Wo ich doch derjenige war, der wahrscheinlich am meisten über Ring wusste. Wenn sie mich gefragt hätten, hätte ich ihnen von Rings großer Familie erzählt, zu der wir alle zählen. Davon, dass Ring sowas wie mein Bruder ist. Durch ihn fühle ich mich viel größer, als ich in Wirklichkeit bin. Und ich wollte, sie wüssten, dass er auch mir das Fliegen beigebracht hat, indem er mir gezeigt hat, dass nichts unmöglich ist und dass es gut ist, zu träumen. Jetzt kann ich Ring verstehen. Ich weiß, warum er immer weiter in den Fluss hineinging, bis er verschwunden war. Er suchte etwas, das ihm gehörte. Ein Zuhause. Flugversuche von Lilian H. Es sprachen Algin Haroglu, Philipp Otto, Jonathan Hosemann, Katrin Böhring, Hedi Kriegeskotte sowie Christina Böhnke. Ton Rolf Knapp. Technik Renate Tiffert. Musik Arndt Wirth. Aus dem amerikanischen Englisch übersetzt von Stefanie Schäfer. Bearbeitung Susanne Lux und Elisabeth Arzberger. Regieassistenz Nicole Paulsen. Regie Günther Maurer. Zum Nachlesen? Das Buch Flugversuche von Lilian H. ist im Verlag Gerstenberg erschienen. Produktion Südwestrundfunk 2003.